einsam eine Licht. An Masur sehen die Kraniche wieder umher, fern im Norden rauf das Meer. Uns herab, ist auch die Heimat Erde.